Hallo und grüß euch, hier ist wieder der Seppi Neubauer und ihr seid hier beim Podcast der Wirren Gedanken. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ehrlich froh, dass ich hier heute was loswerden kann. Ich habe nämlich ein Problem. Mein Problem liegt darin, dass ich heuer zu Weihnachten, also eigentlich schon letztes Jahr zu Weihnachten, von meinen Eltern eine Karte geschenkt bekommen habe. Und zwar eine Karte fürs Casino. Ich weiß nicht den genauen Wert, ich glaube so um die 60 Euro für Jetons. Da sind dann noch einige Getränke dabei und auch was zu essen, ein Vier-Gänge-Menü. Da wollen die alle gemeinsam mit mir und meinem Bruder eben hinfahren. Und das habe ich geschenkt bekommen. Jetzt habe ich aber, wie gesagt, ein Problem. Und zwar das Problem, dass ich Pech habe. Jetzt sagt ihr, naja, kann ja jeder haben. Aber ich habe den Beweis dafür. Ich habe wirklich den eindeutigen und endgültigen Beweis, dass ich kein Glück habe. Und deshalb werde ich nicht ins Casino fahren. Es ist nämlich so, mir ist jetzt was passiert. Ich war diesen Sonntag angeln mit meinem Bruder. Und ich weiß nicht, ob sich da alle so auskennen. Ich sage jetzt einfach mal, ich war auf Raubfisch angeln. Ich habe versucht, einen Hecht zu fangen. Und irgendwie ist mir das nicht gelungen. Ich bin da von 5:30 Uhr in der Früh gesessen und habe dann am Abend zusammengepackt, ohne auch nur einmal eine Spur von einem Fisch zu sehen. Also, ich kann es mir nicht erklären, ich weiß es nicht. Ich habe den richtigen Köder benutzt, ich habe den Haken richtig montiert und alles andere, was man sich vorstellen kann, es hat alles gepasst. Ich habe früher schon öfter Raubfische gefangen und zwar genauso, wie ich es diesmal gemacht habe, nur hat diesmal nichts gebissen. Und der Hammer war dann, als ich dann so um 4:30 mir dachte, so wenn jetzt nicht bald was geht, dann fahre ich nach Haus. Da hat sich neben mir ein Typ hingesetzt, so 10 Meter links von mir, der ist da gerade erst gekommen, hat dort seine Angel ausgeworfen mit dem gleichen Köder und wirklich alles gleich wie ich. Und innerhalb von 10 Minuten hatte der ein Hecht. Und jetzt ist für mich eindeutig, ich habe einfach Pech. Da kann man nichts machen, ich habe Pech. Und genau hier tun sich jetzt für mich wieder zwei neue Möglichkeiten auf. Entweder ich verschenke diese Karte, die ich bekommen habe, oder ich gebe sie meinen Eltern zurück. Ich meine, wenn ich sie jetzt verschenke, dann habe ich gar nichts davon. Ich könnte aber versuchen, sie meinen Eltern zu geben, die dazu überreden, dass sie dann in Wien im Casino diese Karte einfach eintauschen gegen die Jetons und dafür sofort das Geld nehmen. Dann hätte ich auch 60 Euro. Wobei ich mir sicher bin, bei dem Pech, das ich habe, gehen die da mit dem Geld raus ins Casino und verschleudern das. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass man Pech auch weitergeben kann. Ich habe nämlich hier einen Spruch, den habe ich im Internet gefunden. Ich sage es jetzt gleich in unserem steirischen Slang. Ich hoffe, dass das auch unsere Freunde aus Deutschland verstehen. Achtung, Spruch beginnt. Glück ist ein Vogel, aber das Vogelgringo ist ein Geier. Spruch Ende. Man kann sich nicht aufs Glück verlassen und ich hoffe, ihr tut das auch nicht. Und ich möchte noch zwei Dinge loswerden. Das erste ist gerichtet an alle Angler, die das noch nicht wissen. Wenn ihr einen Hecht fangen wollt und ihr habt den ganzen Tag lang noch nichts erwischt, dann setzt euch einfach 10 Meter weiter links hin, sonst kommt ein anderer und setzt sich dorthin und dann fangt ihr euren Hecht. Und das zweite, das jetzt noch an alle diejenigen gerichtet ist, die jetzt da auf meine Karte scharf sind. Es hat keinen Sinn, mir jetzt irgendwelche E-Mails zu schreiben oder so, dass ihr die Karte haben wollt. Ich werde sie euch wahrscheinlich nicht geben, da es ja doch meine ist und da ich sie von meinen Eltern bekommen habe. Und außerdem bin ich wahrscheinlich dann, wenn es soweit ist, doch blöd genug, um ins Casino zu gehen und da zu spielen. Ich werde es dann wahrscheinlich bereuen. Ihr werdet das dann sicher mitbekommen, wenn es wieder so einen depressiven Podcast von mir gibt. Ich bin mir sicher, wir hören uns vorher nochmal wieder und ich verabschiede mich heute passend mit den Worten: Viel Glück euch allen.